Gracias, neue Freunde. Gracias Schwester will die Kinder aus der 2a kennenlernen. Hör zu. Wer spricht zuerst? Nummeriere. Hallo Kinder. Hallo, guten Tag. Ihr seid alle in der Klasse 2a, richtig? Ja. Aha, schön. Sag mal, wie heißt du? Hallo, ich heiße Tina und bin 7 Jahre alt. Schön. Und was magst du, Tina? Ich mag Pizza und Schokolade. Und ich mag Schule. Lernen ist toll. Und du? Wer bist du? Guten Tag. Ich bin Fabian. Ich bin auch 7 Jahre alt. Aber mein Bruder Jakob ist 13 und meine Schwester Lene ist 15. Sie mag Kino und ich mag Mathe. Rechnen ist toll. Und ich heiße Lisa. Ich gehe auch in die Klasse 2a. Aha. Ich bin 7 Jahre alt. Ich mag Musik und Mathe mag ich nicht. Ach, wirklich? Ja, Mathe ist blöd.